Zur Gratulation zur Wahl vom Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVIRK fanden am 4. Juli die Festkundgebungen von Armee und Volk der Bezirke Nordpyongan, Südfanghe, Sagang, Gangwon und Südhamgyong statt. Daran beteiligten sich die Funktionäre der regionalen Partei- und Marktorgane, Massenorganisationen, Fabriken, Werke, Landwirtschaftsbetriebe, Universitäten und Hochschulen, die Angehörigen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, die Jugendlichen und Studenten. Auf den Kundgebungen betonten die Referenten und Redner, die Wahl des Genossen Kim Jong-un ins höchste Amt der DVIRK sei ein großes nationales Ereignis von historischer Bedeutung dafür, die Würde und Staatsmacht des großen Kim Il-sung und Kim Jong-il Korea vor aller Welt zu demonstrieren und die im Gebirgepektu begonnene koreanische Revolution bis zum Letzten zu vollenden. Dank der hervorragenden und bewährten Führung von Kim Jong-un trage die DVIRK ihre Würde und ihr Ansehen weltweit zur Schau. Voller Stolz darauf, den Genossen Kim Jong-un an der Spitze der DVIRK zu haben, solle man dafür noch energischer kämpfen, die Konzeption der Partei der Arbeit Koreas für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates glänzend durchzusetzen.